Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute eine Stunde lang Martin Garrix für euch an den Plattentellern. Und wir starten rein mit Leonie und Felix Yen mit G-Eazy zusammen By Your Side in My Mind Part 2. So, kennen wir schon aus der Playlist hier bei uns aus dem Radioprogramm. Jetzt aber im Remix von Felix Yen und mit Unterstützung von Ami-Rapper G-Eazy, mit dem sie auch so einen Track Rock'n'Roll gemacht hat. Den kennt ihr auch bei uns aus der Playlist. Und zwar diese wirklich Giga-Kombi quasi jetzt direkt als erstes. Danach gibt's für euch Tom Zita und Loyal. Das ist ein super geiler, ja, unaufgeregter Beat, würde ich sagen. Niederländischer DJ. Und der kreiert zusammen eine wirklich warme, positive Energie für diesen Track. Und Wilds aus UK mit Kicking It gleich danach. Am Mikrofon ist der Florian. Ihr hört das Clubding. back now. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. Fake like that and fake like that. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. I'ma kick back and fake like that. Head out of the game, I just like that back. Would you let me go? Will you never come back? I'ma be the best that you never, never had. I'ma kick back and fake like that. Head out of the game, I just like that back. Would you let me go? No, you never come back. Sounds of the Underground. Ihr hört Wiles aus United Kingdom mit Kicking It. Das ist Disco House mit so ein bisschen 80s Vibe. Lumix habe ich jetzt für euch mit Illusion. Das ist eine sehr entspannte Housey-Nummer. Und Liquid 5 und Charming Horses direkt danach mit Heart. Elektro-House-Cut von den zwei deutschen Musikern. Und dieser Track nimmt wirklich richtig Fahrt auf. Sehe ich definitiv dieses Jahr auf der Tanzfläche. Und Calippo, Another Life, übrigens auch, den gibt es direkt hinterher. Am Mikrofon ist der Florian. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Thank you.

Die Sounds of the Underground in the Mix mit Calippo und Another Life. Das ist der Passenger 10 Extended Remix. Das ist ein sehr schönes Deep House Nummerchen, oder? Gianluca hätte ich jetzt für euch. Bocci und Sam Martin mit Shooting Stars. Das sind High Energy Beats von denen, die auf diese Iconic Vocals von Sam Martin treffen. Das macht wirklich richtig Bock zu hören. Direkt danach habe ich auch was Tolles für euch. Joe Smooth und Porcelain mit Still Loving You. Das ist ein Sweet House Tech Nummerchen. Im Extended Mix sogar für euch. Und Jan Walder und Barley mit Dance gibt es auch im Extended Mix direkt hinterher für euch. Das Clubding hier. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Can you feel my heart?

Wenn das keine Charlie-Vibes gibt, dann weiß ich es auch nicht. Das ist definitiv ein geiles Nummerchen von Jan Wilder, Bali. Dance für euch. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, ist am Start mit Ofenbach und Need You the Most in der langen Version für euch. Französisches House-Duo gibt ordentlich Tempo mit dem neuen Track. Und wir sagen ja hier in Deutschland meistens Ofenbach, aber das ist ja irgendwie nicht so ganz richtig. Eigentlich heißt ja Ofenbach. Franzosen, bitte korrigiert mich jetzt, wenn ihr zuhört, aber ich glaube, es heißt Ofenbach. Denke ich mir mal so. Wenn ich also Französisch reden würde, würde ich es als Ofenbach. Tyscore hätte ich an auch noch für euch. Chris Delay und Future Breeze mit One Last Dance. Geht flott weiter. Die Vocals machen es dann wieder ein bisschen poppig und wir haben Spaß dabei. It's now or never. Your promise when the beat is dropping. Clubding. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Felix Harrer und Something, der ist wirklich ziemlich abgefahren geworden. Bisschen Hardstyle, schadet nie. Ne? Jetzt haben wir für euch eine Stunde lang einen Künstler in the Mix im Clubding. Und das ist heute Martin Garrix. Und dieser Track Animals hat ja sein Leben für immer verändert. Martin Gerard Garrixen, in einer kleinen Gemeinde in Nordholland aufgewachsen, hat mit 8 Jahren beschlossen, er wird DJ. Das ist ja so mancher Niederländer geworden. Nachdem er dann übrigens auch noch irgendwie so ein bisschen Tiesto gesehen hat bei den Olympischen Spielen in Athen 2004, hat er gesagt, da kann ich auch. Entschuldigung, ich muss ja den Akzent irgendwie ein bisschen reinmachen. So, also dann hat er 10 Jahre später das wirklich erreicht. Also er steht in der DJ-Booth neben Tiesto. Sie performen den Track The Only Way Is Up. Wow, also... Your dreams are possible. So ist es. Martin Garrix, eine Stunde lang für euch in the Mix im Clubding. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Okay, all night been looking on, but I'm trying to find something new. I can feel the fire, not like anything that just so open. like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, Starlight, won't you lead the way down this river? Through the clouds, I feel you when it rains. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know. Are you coming with me? I know you're looking for a reason. spins for the week. Eyes are open, I'm in the deep. I'm unstoppable, out of reach. You may think that I'm a pawn till I got you on your knees. It's your love. We'll be right back. to me in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Yeah, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. tainted by the pain when dreams get crushed, but we come back stronger. There's always gotta be a way to not give up. If we'll ever be. stuck in a loop. Myself, I'm gonna giving you everything I got. Don't know how you control my thoughts, even when I'm alone. 'Cause it only takes one thing, it only takes one drink at a party, it only takes one call for me to believe that you're sorry. It's like I'm stuck in a loop. Something new, but everything that I do just brings me right back to you. It's like I'm stuck in a loop. It's like I'm stuck in a loop. Where all my troubles can be found. something that I can't describe. I'm floating without being weightless. I've been through all different phases. After falling down a million times, at least now I can say I've tried. I tried, I tried. Oh, if only I can find the light to illuminate the dark inside. Escape from all the fears in me, I hold. What if I could let both feet off the ground? What if glimpse of a paradise. When we touch, I forget all the pain and get lost in your ocean eyes. Oh, I used to run away, I was too afraid to open up my heart. This time I will stay, no, I won't hesitate, 'cause there's something. Club-Ding. Club-Ding. DJ Mix. Yeah, yeah.